إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بودا نشفست الإسلام شكوش أشمت نقوشت الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich denke, wir sind etwas jetzt so 11 Uhr, müssten wir eigentlich schon ein bisschen wach geworden sein, inshallah. Und ich hoffe, dass ihr angenehmen Schlaf hattet, dass nicht so viel Geräusche und Gelaufe von anderen Kindern oder Jugendlichen da in der Moschee war. Aber ich denke, Alhamdulillah, viele sind sehr zufrieden, gerade auch die Kinder, die sind sehr glücklich hier zu sein. Inshallah haben wir auch Geduld mit ihnen, inshallah. Inshallah werde ich jetzt in dieser Stunde über das reden, was wir gestern besprochen haben. Und mir wurde gerade auch noch eine Frage gestellt, ich wollte das nur mal kurz klären, was Betreuung oder Beratung angeht. Ihr wisst ja jetzt zum Beispiel hier in Berlin, werden ein paar Leute ausgebildet zu Seelsorger. Ich weiß, es gibt ja diese Notfallseelsorge von Christen für verschiedene Bereiche. Zum Beispiel Leute, die jetzt vielleicht aus Katastrophengebieten kommen, Leute, die vielleicht Selbstmord machen wollen, Leute, die jemanden verloren haben, also verschieden. Und die haben auch sich überlegt, ob die nicht auch Muslime mit einbeziehen können. Und jetzt werden ja mehrere Männer und mehrere Frauen dafür ausgebildet. Die Frage ist, ob ich jetzt als Mann, wenn ich einen Anruf mache, ich habe ein Problem oder ist eine Frau, die jetzt mir hilft, ob das dann erlaubt, gestattet, ob das gut wäre oder nicht. Sagen wir mal so, am besten natürlich wäre es, wenn diese Frau, die jetzt ans Telefon rangeht und sagt, ja, guten Tag, ich bin Frau so und so, Seelsorgerin, wie kann ich Ihnen helfen? Dass diese Frau dann wirklich auch den weitervermittelt. Weil wir haben ja Männer, die auch das machen. Das heißt, man kann weitervermitteln. Oder es geht in dem Moment vielleicht nur um ein kurzes Gespräch, in dem er seine Situation schildert. Aber das Problem ist, dass wir hier in einen Bereich reinkommen, der vielleicht zu Haram führen könnte. Je nachdem, in welcher Situation dieser Bruder ist oder diese Schwester ist. Und subhanallah, man merkt das allein schon heute, wenn man Dauerarbeit macht, dass manche dich anrufen, die finden dich nett und fangen an, wirklich vom Thema ganz wegzukommen. Ja? Vielleicht ist man in einer schweren Situation, ruft man diese Seelsorgerin an und dann gefällt die Stimme, gefällt die Art, wie sie redet und so. Und dann haben wir schon was ganz anderes. Deshalb finde ich, man sollte wirklich darauf achten, dass man vielleicht den Bruder oder die Schwester einfach weitervermittelt. Wenn wir jetzt darüber reden, ist das Haram oder Halal, können wir nicht ganz genau sagen, dass es Haram ist. Warum? Weil es ein Notfall ist. Es geht um einen Notfall, in dem ein Mensch Suche nach einer Hilfe startet und er sucht Hilfe. Besser wäre es, um bestimmte Bereiche zu decken und damit das nicht zu einem Haram führt, dass man wirklich einen Mann sucht. Wir reden auch jetzt über Ärzte und so. Darf eine Frau zum Beispiel zu einem Frauenarzt gehen? Natürlich, in den meisten Fällen sind Männer, dass sie sagen so, es ist besser, wenn die nicht zu einem Mann geht. Und ich weiß, dass viele Schwestern auch von sich aus nicht zu einem Mann gehen. Aber ist das jetzt fraglich, Haram oder Halal? Nein, es ist Halal. Es ist Halal, wenn eine Frau zu einem Arzt geht und sich von einem Arzt einen Mann behandeln lässt. Das ist im Islam erlaubt. Und es gibt manche Muslime, die das verbieten. Ein Fall, ich weiß nicht, ob er mitgekriegt hat, in Belgien ist das passiert. Ein Mann ist mit seiner Frau hochschwanger ins Krankenhaus. Die Frau muss das Kind bekommen. Nein, ich lasse meine Frau nur von einer Frau anfassen. Es hat 3 Stunden gedauert, bis die Ärztin gekommen ist und seine Frau ist gestorben. Ja, also wie gesagt, wenn wir über Halal, Haram im Islam reden, wir sagen, Halal-Bereich können wir reintreten, solange es möglich ist. Aber wir sollen nicht was verbieten, was eigentlich Halal ist, nur weil wir vielleicht das nicht mögen, nicht wollen, uns ist das zuwider. Also es ist sehr wichtig, inshallah. Also ich finde es gerade bei der Beratung, dass wenn man jemanden aufsucht, dass diese Leute schon sensibilisiert werden für sowas. Guten Tag, ich bin Frau so und so. Ich habe folgendes Problem, können Sie mich vielleicht weiter vermitteln an einen Mann? Dass man selber von sich aus schon aus diesem Weg rausgeht und mit dieser Frau nicht viel diskutiert. Außer es ist wirklich ein Notfall, es gibt keinen, alle Leitungen sind besetzt, ich habe schon 10-mal angerufen und ich habe niemanden erreicht. Okay, dann versuche ich dann in dem Moment erstmal das loszuwerden, was ich habe. Und wie ich euch gesagt habe, wichtig wäre, inshallah, dass ihr auch vielleicht hier Informationen in der Moschee macht. Leider viele Leute wissen gar nicht wohin. Mit wem sollen sie reden? An wem sollen sie sich wenden? Und natürlich auch die Scham ist so groß. Ich würde nicht zu dir kommen, Bruder, und dir sagen, Wallahi, meine Schwester, meine Frau. Das würden wir nicht. Aber wenn man das irgendwo sieht an der Tafel oder irgendwo an der Wand, dann hat man schon diese Schamgrenze schon gelegt und dann kann man wirklich Hilfe annehmen. Wir müssen das machen, wir müssen den Leuten diese Hilfe anbieten. Wisst ihr, wie man dafür werbt, zum Beispiel in Deutschland? Indem man in den Bussen macht man Werbung. Ja? Gerade für Jugendliche irgendwas, macht man Werbung in den Bus. Der Junge steigt ein, guckt sich das an, schreibt sich die Nummer auf und abends ruft er da an. Ein Mädchen wurde misshandelt, irgendwas, sie schreibt sich die Nummer auf. Die geht zu niemandem, weil die niemanden hat oder die schämt sich zu sehr. Und das müssen wir in unseren Moscheen machen. Dass wir wirklich, ohne dass die Leute zu uns kommen und danach fragen, dass wir vielleicht einen Zettel bei den Schwestern auf den Treppen, beim Eingang, jeder, der reinkommt, kann das richtig sehen. Genauso wie für Feuerwehr und Sicherheit und solche Sachen. Inshallah. Das ist jetzt dazu. Inshallah. Wir haben ja gestern über diesen Fall Z gesprochen. Und wir haben ja eine Situation von einer Schwester erzählt oder beschrieben, die kein Einzelfall ist. Vielleicht viele von euch denken, das ist ein Einzelfall, was jetzt passiert ist, dass eine Schwester jetzt mit Druck, nicht Druck. Es ist leider bei uns Muslime keine Seltenheit mehr. Lass uns erstmal vielleicht den Weg gehen, der Allah subhanahu wa ta'ala und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erst uns vorgeschrieben hat. Er hat uns gelehrt. Er hat uns gezeigt, wie wir glücklich werden können. Er hat uns wirklich gezeigt, wie wir glücklich werden können. Wir reden erstmal darüber, dass die Eltern, genauso wie ich verpflichtet bin, meinen Eltern, meinen Vater, meine Mutter, ihre Rechte zu geben, sind sie genauso verpflichtet, mir als Sohn meine Rechte zu geben. Und das wird leider im Islam total begraben. Das siehst du gar nicht. Und viele Eltern diskutieren oder argumentieren so, indem sie sagen, wenn du das machst oder wenn du das machst, bist du mein Sohn nicht. Oder heirate sie, aber du hast meinen Segen nicht. So wird man unter Druck gesetzt. Und das Kind, natürlich ist es jemand, inshallah, der betet und er fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Und er möchte so gerne gesegnet werden von seinen Eltern. Aber die Eltern setzen ihn unter Druck. Ist die Frage jetzt, ist das im Islam legitim? Dürfen die Eltern mit solchen Mitteln ihre Kinder unter Druck setzen? Nein, weil Yawm al-Qiyamah werden die danach vor Allah gefragt. Deshalb, die erste Sache, die ich sehe in dieser Geschichte und die, aus der wir lernen müssen, dass genauso wie unsere Eltern ihre Rechte einfordern, dass wir unsere Stimme nicht erheben, ihnen gegenüber, dass wir ihnen gehorsam sind in dem, was Allah erlaubt hat, dass wir für sie da sind, dass wenn sie älter sind, dass wir wirklich mit ihnen umgehen, so barmherzig, wie sie mit uns umgegangen sind, als wir klein waren. All diese Rechte geben wir ihnen. Und nicht nur das, mehr. Mehr als diese Rechte. Ein Moslem, der seine Religion versteht und vom Herzen ins Paradies gehen möchte, versteht ganz genau, wie er mit seinen Eltern umgeht. Viele von uns heute sind, ah Mama, gibt er ein High Five, ist das deine Freundin? Oder geht und gibt ihr einen Kuss an der Stirn. Nein! وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Erniedrige für sie die Flügel der Barmherzigkeit. Halt die ganz unten. Geh dahin und halt ihre Hand. Schau ihr ins Gesicht. Und in deinem Herzen hast du die Gewissheit. Oh Allah, siehst du das? Natürlich, er sieht das. Oh Allah, siehst du das? Wallahi, ich tue das nur, damit du Wohlgefallen an mir findest. Und ich küsse ihre Hand, streichel. Ich habe mich in vielen Jahren habe ich gesehen, wie manche junge Leute wirklich in der Moschee mit ihren Vätern umgehen. Und inshallah auch zu Hause so. Du siehst, er geht in die Moschee, geht zu seinem Vater liebevoll, streicht über den Kopf, nimmt die Hand seines Vaters, küsst. Allahu Akbar. Ja, oh Allah, siehst du das? Das ist sein Recht, ich gebe ihm das. Und ich erhebe meine Stimme nicht. Und wenn er was befiehlt oder macht, solange es die Religion ist, mache ich das. Aber dann kommt die andere Seite. Kriegen wir als Kinder unsere Rechte? Wallahi, subhanallah, ich habe das Gefühl, so natürlich diese ganzen Demonstrationen, die heute stattfinden, die haben mit dem Islam nichts zu tun. Und manche kommen und sagen, hey Abu Jibril, wie kannst du sagen, dass Demonstrationen nicht vom Islam sind? Das Problem ist zwischen mir und diejenigen, ist, dass wenn ich was sage, ich versuche immer zu gucken, ist das im Koran erlaubt, in der Sünde erlaubt? Und dann sage ich das. Andere gucken, was hat Max und Jürgen und Olaf und Detlef gemacht? Und dann machen sie es auch. Nein, wir müssen so handeln, wie der Islam uns vorschreibt. Aber ich dachte, wenn Demonstrationen wirklich erlaubt wären, dann hätten diese Frauen und diese jungen Männer, die wirklich ihre Rechte anfordern, wären sie auf die Straße gegangen und hätten ihre Eltern wirklich angefleht, gibt uns unsere Rechte, mit irgendwelchen Schildern und irgendwelche. Aber leider, leider kriegen die Kinder ihre Rechte nicht. Und da kommen wir in einen Bereich, der sehr gefährlich ist. Warum? Wenn ein junger Mann heute, und jeder von uns, wir sind Menschen, jeder von uns gefällt etwas. Das, was du schön findest, findet er nicht schön. Und das, was dir an Manieren oder Akhlaq gefällt, gefällt ihm nicht. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so erschaffen, dass an uns das gefällt oder das gefällt. Und das ist Rahma. Weißt du warum? Weil wir alle Menschen verschieden sind. Wir sind unterschiedlich. Deshalb, sogar die Deutschen übertreiben und sagen zu jedem Topf, pass was? Ein Deckel. Ah, subhanallah. Yani, wenn du zu der Schwester gehst und sagst, yani, Baba, ich will diese, die gefällt mir doch gar nicht. Und der andere Bruder sagt, Alhamdulillah, der ist weg, ich krieg sie. Ah, die gefällt ihm total. Das ist Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Das mussten erstmal unsere Eltern verstehen. Das ist das Erste. Das Zweite, viele Eltern legen ihren Kindern so viele Steine auf den Weg. Guck mal, Fälle wie dieser. Ein Bruder ruft an, er ist schon seit 2 Jahren am Chatten, hat einmal schon die Schwester getroffen, Haram wegen natürlich. Aber er sagt so, ich habe sie noch nicht angefasst, wir haben noch telefoniert, nur so, okay. Das heißt, er ist schon auf dem Weg. 2 Jahre. Was machst du denn, Bruder? Ich mache eine Ausbildung. Hast du mit deinem Vater gesprochen? Der ist schon ungefähr 23 Jahre alt. Warum heiratest du nicht? Er hat eine Ausbildung, das heißt, er konnte eine Wohnung eröffnen. Und wenn sein Vater oder so ein bisschen ihn unterstützt, wäre doch nicht schlimm. Es ist mein Sohn. Jetzt kommt der Vater und sagt, du heiratest erst dann was, wenn deine Ausbildung zu Ende ist. Soll er noch 2 Jahre verbrannt werden? Ha? Mit dieser Liebe und diesen Gefühlen und das unterdrücken und Scheitan ist die ganze Zeit auf ihm Arm einwirken, bis er heiratet? Das ist falsch. Rasulullah hätte niemals so gehandelt. Hätte niemals so gehandelt. Und Großgelehrten, vor denen manchmal Probleme kamen, wo 2 Jugendliche, die 16 Jahre alt sind, kamen sie und haben gesagt, wir wollen heiraten. Und der Vater sagte, mein Sohn, der kann nicht mehr. Hat der Gelehrte gesagt, hast du einen Platz in deiner Wohnung? Sagte er. Hat er gesagt, lass sie heiraten, damit die vom Haram wegkommen. Aber durch diese Handlungen führen wir unsere Kinder in den Haram. Viele Eltern, ist er zu Hause, stur. Du heiratest nur jemand aus deiner Heimat, er sitzt da auf seinem Thron sozusagen und befiehlt und macht und er denkt, dass er die Kontrolle über sein Kind hat, über seinen Sohn oder über seine Tochter. Aber seine Tochter ist am Planen, während er schläft, sie plant, während er weg ist und geht in den Haram. Und Wallahi uqsim billah, es gibt manche Leute, die rufen mich an, die sind am Weinen, sagt Abu Jibril, seit 8 Jahren, 9 Jahren bin ich am Kämpfen mit meinem Vater, ich möchte diesen jungen Mann heiraten. Die Eltern sind gekommen, Sheikh ist gekommen, Misharif ist gekommen und mein Vater hat gesagt, nein, nein, nein. Und gestern ist das passiert, wir haben Haram gemacht. Steht er nicht Yawm al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala, indem er den Halal verboten hat? Das ist unser Problem heute. Wie viele Mädchen heute haben Haram begangen? Wie viele sind schwanger geworden? In manchen Fällen ist mal ein junger Mann, es ist ein Fall von vielen Fällen, kommt er mit einem Baby nach Hause zu seinen Eltern. Weißt du, die Mutter und der Vater, Mashallah, Baby, wie süß, von wem ist das? Baba, setz dich hin, das ist mein Sohn. Ha? Da bricht erstmal eine Welt zusammen. Aber hätte er vielleicht den Halal-Weg genommen, sein Sohn ist fertig mit der Ausbildung, sein Sohn kann eigentlich irgendwo, mach das, warum nicht? Mach das, warum nicht? Warum lässt du diesen jungen Mann, der mit seinen Gefühlen in einer Gesellschaft lebt, in der alles offen ist? Du brauchst nicht mal von zu Hause raus. Du hast dein Internet. Heute, wenn du auf Yahoo gehst oder mich anfängst, da kommen schon die Bilder mit Nackten und so. Und du bist nur ein Mensch. Und wenn dich keiner sieht, du würdest vielleicht keine Angst zu haben zu gucken und vielleicht nochmal irgendwo reinzugehen. Shaitan ist am Arbeiten bei dir. Deshalb Rasulullah hat gesagt, ja, Mashar al-Shabab. Er spricht die jungen Leute an, er hat nicht die Erwachsenen. Die jungen Leute, er versteht, was das bedeutet, jung. Jung bedeutet, deshalb verstehst du, warum Yawm al-Qiyamah, du wirst gefragt nach deiner Jugend und nach deinem Alter. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. Über seine Jugend, was hat er, warum? Weil in der Jugend sind wir so, haben wir weniger Angst, Sünden zu machen. Und der Schatan hat wirklich Kontrolle über uns. Wenn wir Erwachsener geworden sind, haben wir mehr Kontrolle über uns. Jemand, der heute 40 Jahre alt ist, hat viel mehr Kontrolle über sich, als er 20 war. Und er denkt sich damals, wie viel und was habe ich gemacht, und er hat gar nicht überlegt. Hauptsache seine Triebe ausleben. Weil als er 40 geworden ist, ist er von diesem Weg gegangen. Das müssen erstmal unsere Eltern verstehen. Und diese Gesellschaft erstmal verstehen, dass wir junge Leute, wir sind auch nur Menschen. Und wir haben auch Gefühle. Und wir haben auch Rechte, die Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat. Auch in der Wahl unseres Partners. Auch wenn sie aus Mogadischu kommt. Solange sie ist Muslima und die betet und sie hat Akhlaq, dann sollte der Vater eigentlich zusagen. Und subhanallah, ich kann euch Bücher voll machen mit Leuten, die ich weiß. Er ist mit einer konvertierten Russin verheiratet. Der andere, er ist Palästinenser, ist mit einer Marokkanerin. Die Marokkanerin ist mit einem Tunesier. Der Tunesier ist mit einer Albanerin. Die Albanerin ist mit einem Syrer. Und die Ehe, mashallah, läuft. Es gibt keine Garantie. Können unsere Eltern uns garantieren, wenn die uns sagen, du heiratest nur jemand aus der Heimat, dass diese Heirat perfekt läuft? Können sie? Wie oft haben Marokkaner mit Marokkaner geheiratet und es hat gerade mal 3 Wochen, 1 Monat, 6 Monate gehalten? Und sogar nicht nur das, jemand von der Familie, der Cousin, Misharaf, ich, und ist in die Brüche gegangen, oder? Kennen wir? Oder sind die alle, die aus dem gleichen Land heiraten, die sind bis heute verheiratet? Gibt es unter ihnen keine Scheidung? Ich meine, wenn die das beweisen können, dann können wir okay sagen, die haben Recht, aber haben sie kein Recht. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist diese Kompromisse, die wir eingehen, damit wir fliehen aus Zwängen. Und das belastet viele Muslime. Wenn heute ein junger Mann, zum Beispiel mit 24, 25 Jahre alt, hat schon 2, 3 Jahre jetzt einen Kampf hinter sich mit seinen Eltern. Und ich sage einen Kampf, in dem man wirklich Auseinandersetzungen, Beleidigungen, vielleicht es wurde schon geschubst und vielleicht der Vater hat getreten oder schon geschworen, wenn du das machst, deine Mutter ist geschieden. Es gibt ja solche Leute, die das machen. Ein psychischer, seelischer Druck. Jetzt ist er 25 Jahre alt, er hat seine Triebe, seine Gefühle, er möchte unbedingt heiraten. Eine Frau muss es sein. Auf der anderen Seite ist diese eine, die er so gut findet, kriegt er die nicht. Weil wenn er die heiraten würde, was passiert? Er würde seine Familie verlieren. Und hier möchte ich einen Satz dazu sagen, um die Gefährlichkeit. Schwester und Jugendliche, also die Jungs, wenn ihr heute heiraten wollt, und gegen den Willen eurer Eltern, habt bestimmte Punkte vor Augen. Der erste Punkt, wenn ihr wirklich gegen den Willen eurer Eltern heiratet, und viele fragen heute, wenn der Vater Nein sagt, darf ich einfach die Schwester heiraten ohne sein Wissen? Al-Imam Ahmed, Al-Imam Malik und Al-Imam Muhammad ibn Idris, Al-Shafi'i, sind der Meinung, wer gegen, also ohne Wali heiratet, sein Nikah ist batil. Und das ist eigentlich die stärkste Meinung, die es gibt. Warum? Weil Rasul sallam hat gesagt, أيما امرأة نكحت نفسها بدون ولي فنكاحها باطل. Welche eine Frau verheiratet sich ohne ihr Wali, ihr Nikah ist batil, ist ungültig. Und im Koran finden wir in Sura 24, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. Ein Befehl zu den Wali, du verheiratest. Ha? So. Es gibt Fälle heute, in denen jemand unter Druck setzt, die Schwester wird geschlagen, wird unter Druck gesetzt. Wenn du denn heiratest, bringe ich dich um. Okay, sie wird jetzt geschlagen, ihre Gefühle sind verletzt, sie haut von zu Hause ab. Mehrere Fälle. Jetzt, sie geht zu dem Bruder und heiratet ihn. Er ist jemand, der hat eine Wohnung, der hat seine Ausbildung oder ist fertig, ist am Arbeiten. Nach 3, 4, 5 Tagen kommt wieder was, der Verstand. Sie hat sich beruhigt. Die Lage hat sich etwas beruhigt und jetzt merkt sie, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich möchte eigentlich zurück nach Hause. Auch wenn mein Vater böse zu mir war, aber wie soll sie es wieder hinkriegen? Sehr schwierig. Deshalb sage ich, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen aufpassen, dass wenn wir unsere Eltern verlieren, vielleicht haben wir mal einen Fehler gemacht, der nicht wieder gut zu machen ist. Ich habe Fälle, in denen eine Frau gegen den Willen ihrer Eltern. Sie hat sie unter Druck gesetzt, sie haben sich miteinander gestritten. Geh, heirate ihn! Hat sie ihn geheiratet, aber mit dem Mann kam sie nicht zurecht. Hat sich erwiesen, dass er trotz seines Bartes und seiner kurzen Klamotten, dass er ein Amokläufer ist. Dass er nicht nur einmal schlägt oder mit dem Suak und so. Nein, das ist einer, wenn er einmal langt, dann langt er richtig. Da wird richtig geboxt, da gibt es Wunden, da gibt es blaue Flecken. Ich habe eine Schwester, wo wir sie ins Krankenhaus gebracht haben. Ihr Mann hat sie an den Kopf gehalten und 7-mal an die Wand. Eine andere, Trommelfell war bei ihr geplatzt. Eine andere, wo wir ins Krankenhaus gegangen ist, ist der Arzt zu mir gekommen und sagt, Allah hat es war jemand, sagte mir, Gott hat diese Frau bewahrt. Sie hätte ihr Gehör verloren. Als der Kerl reinkam, ich habe gedacht, wenn er mich unter dem Arm nimmt, dann bin ich weg. Solcher Kerl, solche Arme. Und dann geht er so auf seine Frau los. Und dann steht man da. Am liebsten würde ich mich von ihm scheiden lassen, aber zurück in die Familie kann ich nicht. Warum? Weil die Vorwürfe zu groß wären. Ha? Haben wir dir nicht gesagt? Haben wir dich nicht gewarnt? Verstehst du, was ich meine? Deshalb, ich sage heute, lass uns nicht nur darauf achten, dass wir jemanden lieben und dass wir die ganze Welt deswegen bekämpfen wollen. Lasst uns den Halal-Weg nehmen, indem wir versuchen. Erstmal, meine Eltern haben Nein gesagt. Ich setze mich mit ihnen. Warum? Dann sagt mir, warum ist das Haram? Warum ist das nicht in Ordnung? Habt ihr diesen jungen Mann erstmal kennengelernt? Versuchen. Hat das nicht geklappt? Ich suche jemanden in der Familie, der vielleicht mit meinem Vater oder mit meiner Mutter reden kann. Hat auch nicht geklappt. Ich suche in der Gemeinde jemanden, der vielleicht mit meinem Vater redet, falls mein Vater jemand ist, in die Moschee geht. Ich gucke mal, vielleicht gibt es einen Sheikh, den er sehr respektiert. Ich gehe dahin. Und diese Option klappt meistens, wenn der Vater ein religiöser Mensch ist und Respekt hat vor Schuyuch. Ich habe in einem Fall, wallahi, eine Schwester, 2 Jahre wollte sie heiraten. Der Vater hat Nein gesagt, Nein gesagt, Nein gesagt. Teilweise ist er zu diesem jungen Mann gegangen, der auch in der Moschee sich befindet. Hat gesagt, kommst du mit mir kurz raus? Hat ihm so einen Klamotten gepackt. Hat gesagt, willst du uns dazu zwingen, dir unsere Tochter zu geben? Hat gesagt, nein, ich zwinge dich nicht dazu, aber das letzte Wort hat Allah. So hat er gesagt, so hat er Mut gehabt, weil er wusste, er kriegt gleich eine. Kam zu mir, habe ich gesagt, guck mal, gibt es jemanden, der dein Vater sehr liebt, sehr mag? Sagte, es gibt einen Sheikh, mein Vater, der ist total begeistert von ihm. Und er hat richtig Respekt vor ihm. Ich sagte, komm, wir gehen dahin. Assalamu alaikum wa sallam, wir haben dieses Problem und so. Uqsim billah, Allah ist mein Zeuge. Nur ein einziges Gespräch. Sheikh, setz dich hin. Was hast du denn? Der junge Mann ist von der Moschee. Der macht so, was hast du denn? Deine Schwester? Ist er zu dir nach Hause gegangen? Die Schwester kam rein, setzte dich mit dem Sheikh. Was möchtest du diesen jungen Mann? Sagte sie, ja. Das Problem ist schon erledigt. Er schickte schon jemand, soll der junge Mann kommen. Auf einmal steht der Bruder von der Schwester vor der Tür. Salam alaikum, er dachte, er wollte ihn umbringen oder so. Sagte, nein, mein Vater lädt dich ein. Ah, also wir können. Sagen wir, diese Option klappt nicht. Ich sag euch, überlegt wirklich sehr, sehr gut, ob ihr das macht oder nicht. Weil man kann dabei viel verlieren. Ja, barakallahu fik. Also die Schwester schreibt, Salam Bruder, wa alaikum salam. Ich wünsche mir, dass unsere Eltern diesen Vortrag hören würden. Ich darf nur einen Mann aus meinem Land heiraten. Meine Eltern verbieten mir das Halal, so dass mir das Haram zurzeit sehr leicht fällt. Ich weiß nicht. Versteht ihr? Guck mal, wo wir sind. Es gibt Halal. Es gibt Halal, was wir nehmen können, aber die verbieten uns das. Guck mal. Wisst ihr was? Lass uns das viel einfacher machen. Wenn ich jetzt heiraten würde, Alhamdulillah, ich bin verheiratet mit einer gesegneten Frau, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns segnen, alle, jeden segnen. Ja? Wenn ich jetzt heute, ich sage, ich bin nicht verheiratet, ich muss heiraten, ich würde von mir aus niemals irgendeine X-beliebige heiraten. Auch wenn sie, wenn man mir sagt, die ist religiös, mashallah, ich müsste erstmal sehen, gefällt sie mir? Wenn ich diese, gefällt sie mir erstmal? Wenn wir reden miteinander, verstehen wir uns? Oder ich rede über den Mund und die redet über die Alufelgen. Ha? Verstehen wir uns? Kommen wir mit? Ah. Und dann sage ich, mein Herz, ah, es öffnet sich. Die ist es. Aber glaub es mir, Wallahi, es ist nicht einfach, jemanden zu finden, wo das Herz geöffnet wird. Ich denke, jeder von uns weiß das ganz genau. Es ist nicht einfach, dass man auf die Straße geht und verliebt sich sofort, oder? Manchmal passiert das auf einmal, du stehst am Bahnhof oder irgendwo oder bist bei einem Vortrag, da kam eine Schwester rein. Auf einmal, du hast das Gefühl, so dein Herz will hinterherlaufen. Ey Junge, bleib mal, stopp, haram, wo gehst du hin? Ja, wir sind Menschen. Aber unsere Eltern wollen das nicht verstehen. Die wollen nicht verstehen, dass sie auch mal geheiratet haben. Auch einmal sich entschieden für jemanden. Auch einmal einen Kampf mit ihren Eltern geführt haben. In einem Fall, Wallahi al-Azim, in einer Stadt kam ein junger Mann zu mir mit seiner Freundin. Die sind schon seit 3 Jahren befreundet. Die gehen aus, die Leute wissen schon alles Bescheid. Und dann habe ich ihm gesagt, erstmal das Erste, was er machen muss, erstmal trennen. Weg. Sie ist da und die ist da. Und dann versuchen wir Halal. Aber sie konnten nicht. Sogar an dem Abend, wo ich irgendwo war, habe ich die beiden nochmal zusammen gesehen. Bin ich zu den Eltern gegangen, haben wir erstmal ein paar Gespräche geführt. Alhamdulillah, die Eltern haben uns die Möglichkeit gegeben, mit ihnen zu reden. In vielen Fällen gibt es sowas nicht. Teilweise wirst du, wenn du Hilfe machen musst, du wirst beleidigt. In einem Fall, Wallahi, letzte Woche ein Sheikh Fadil, jemand, der wirklich, vor dem ich sehr viel Respekt habe, jemand, der ist schon 50 Jahre alt, der wollte eine Schwester helfen in gerade diesem Problem. Weißt du, wie ihr Vater ihn beschimpft hat? Wallahi, wenn dieser nicht ein gläubiger Mann wäre, und Alhamdulillah ist eine Kante, der hätte Küfte aus ihm gemacht. Aber der Glaube hat ihn daran gehindert, hat gesagt, Samahakallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir vergeben. Das ist wirklich, du weißt nicht, wie du helfen sollst. Okay, ich saß jetzt mit der Familie und ich habe versucht, auch ein bisschen Informationen über diese Familie zu kriegen. Weißt du, was sich ergeben hat? Dass diese Familie, diese Frau, auch als sie geheiratet hat, als sie jung war, auch gekämpft hat für ihren Mann. Subhanallah, wenn du selber weißt, wie es geht, warum gönnst du deinem Sohn das nicht? La hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, viele junge Leute heute haben es echt schwer. Viele junge Leute heute haben es echt schwer. Einerseits die Erlaubnis zu haben, jemanden zu heiraten, den sie selber wollen. Das Zweite, die Erlaubnis zu haben, ihre Religion zu praktizieren, wie Allah und sein Prophet es vorgeschrieben haben. Wie viele junge Leute heute, wenn sie ihr Bart tragen, kommt der Vater und schon die Mutter. Was ist das? Extremismus? Andere Leute fangen andere Moscheen. Das sind doch Terroristen alle, die da hingehen. In unserer Stadt ist letztens ein Vater gekommen, wo sein Sohn auf dem geraden Weg jetzt ist. Vorher, bevor er diesen geraden Weg gegangen ist, hat er eine Freundin gehabt, ist auf dem Dalal gewesen. Da hat der Vater sich nicht gekümmert. Mein Sohn, Alhamdulillah, der ist gut. Ja, wie geht's deiner Freundin? Ja? Aber als er Schluss mit seiner Freundin gemacht hat und ist er auf dem geraden Weg gegangen, der Vater hat sich geärgert. Jeden Tag Streit mit seinem Sohn. Und noch eine setzte er da drauf, in der er in die Moschee gegangen ist. So rein hier. Hey, ihr alle, ihr Terroristen, was wollt ihr von meinem Sohn? Lasst doch meinen Sohn in Ruhe. Allahu Akbar. Er weiß nicht, dass diese Worte, die er gesagt hat, die sind schon geschrieben, festgehalten. Yawm al-Qiyamah wird Allah ihn fragen, was wolltest du an dem Tag in dieser Moschee? Oh Allah, ich meine, ich wollte nur gucken, wo mein Sohn ist. Was wolltest du an dem Tag in der Moschee? Ach, hast du vergessen? Kein Problem. Guck mal, da steht das, was du gesagt hast. Wie willst du das rechtfertigen, Yawm al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist der Druck, den heute junge Muslime haben. Und deshalb, während wir hier reden über diese Sachen, unsere Eltern sitzen zu Hause auf ihrem Ast oder was weiß ich wo, und astaghfirullah al-azim, wenn ich das sage, und verbieten jungen Leuten das, was Allah ihnen erlaubt hat. Und dadurch entstehen viele Probleme, dadurch entstehen viele Scheidungen. Keine Frau geht in eine Ehe und hat im Hinterkopf, in 2 Monaten bin ich geschieden. Und dann noch eine üble Option, die die Eltern haben. Dein Cousin in Marokko oder dein Cousin in Timbuktu, ich weiß nicht, guck mal, der muss da seine Papiere haben. Heirate ihn doch, damit er seine Papiere bekommt. Ich kenne einige Fälle, wallahi al-azim, wo Schwestern jetzt psychisch krank sind. Die besuchen jetzt den Psychologen, nur deswegen. Weil sie haben jemanden geheiratet, den sie erstmal überhaupt nicht mögen. Oder die haben am Anfang gesagt, weißt du was, wir machen es so. Du kriegst deine Papiere, komm mir nicht in die Nähe, fass mich nicht an. Und dann ist es passiert und dann sind die Probleme noch mehr geworden. Nein, wir sollen keine Kompromisse eingehen. Wir müssen für diese Rechte kämpfen und wir müssen über diese Sachen reden. Ich weiß, vielleicht der eine oder andere hätte sich gewünscht, dass ich heute über was ganz anderes rede. Nein, aber ich möchte über diese Problematik reden, damit dieses Bewusstsein bei den Muslimen sich ändert. Und damit wir auch unseren Eltern wirklich mit guten Argumenten kommen. Viele Leute heute, ein Bruder, letzte Woche hatte mich angerufen, hatte sich eine Liste gemacht. Welche Argumente gibt es vom Koran und Sunna, die gegen das, was sein Vater sagt. Rasulullah hat gesagt, Allah hat gesagt im Koran, wenn wir in einem islamischen Land wären, würde der Richter uns nicht... Ah, alles. Der Vater hat diesen Zettel genommen. Meinte, das kannst du vielleicht irgendwo machen, aber hier nicht. Raus hier. Das ist erstmal das Erste. Das Zweite, wenn eine Ehe stattfindet, und man merkt, dass Probleme direkt schon von Anfang an entstehen. Und öfters sind diese Probleme schon in dieser Verlobungszeit, beziehungsweise wo der Nikah gemacht worden ist. Ich sage euch, zieht eine Notbremse. Zieht die. Macht euch nicht Gedanken über jetzt, was der Vater denkt, was die Mutter denkt. Denkt an euch selbst, weil ihr seid diejenigen, die heiratet. Ihr seid diejenigen, die da sitzt und mit diesem Mann euch auseinandersetzen müsst. Ich finde, jeder von uns sollte seine Augen aufmachen. Und bevor er wirklich Ja sagt, wenn wir jetzt uns verloben, sagen wir so, wir verloben uns. Wir haben jetzt jemanden kennengelernt, wir verloben uns. Das, was er da macht oder die meisten Muslime machen, diesen Haram, chatten und wie geht es dir, was machst du und was liebst du und was magst du und welche Filme guckst du und welches Buch liest du gerade, echt? Und dann denken wir, ach, wir haben Gemeinsamkeiten, mashallah, wir verstehen uns super. Das lasst ihr erstmal beiseite alles. Man lernt einen Menschen kennen, indem man sich mit ihm auseinandersetzt, nur so. Man lernt einen Menschen kennen, indem man mit ihm sitzt und mit ihm redet. Und mit ihm diskutiert und mit ihm bestimmte Themen austauscht, dann kann man einen Menschen kennenlernen. Man lernt einen Menschen kennen, indem man auch in der Familie ihn beobachtet. Ich sitze gerade mit der Familie bei meiner Frau und auf einmal kommt der Tee. Es kommt gerade ein 7-Jähriger rein und ist am Zampeln und machen. Dann siehst du mal, wie die Schwester darauf reagiert. Wie geht sie mit ihrem Vater um, wenn der Vater sagt, steh auf, mach irgendwas. Wie reagiert sie darauf? Wie geht sie damit um? All das sind Kriterien. Ich halte die wie eine Kamera und bin am Gucken. Der Vater sitzt da und die Mutter und so, interessiert mich alles nicht. Ich gucke mal, was die Schwester macht. Und so entwickelt sich das. Und hier ist auch ein Problem. Viele Eltern, was machen die? Wollt ihr heiraten? Ja, natürlich, er schämt sich. Wie bin ich gekommen? Natürlich, um zu heiraten. Dann lässt er so eine Frage durch den Bruder. Frag mal deinen Vater, ob ich nicht mit dir und mit der Schwester alleine irgendwo in der Ecke sitzen kann. Erstmal, wenn ihr Standesamt gemacht habt. Erstmal, wenn ihr Standesamt gemacht habt. Ja, aber wenn wir Standesamt gemacht haben, ist doch alles vorbei, oder nicht? Ha? Ist schon alles vorbei. Viele verbieten das. Viele verbieten das. Der Bruder schickt jetzt den Standesamt. Sagt, ja, okay, ich meine, sie gefällt mir, ist kein Problem. So, und wallahi uqsim billahi al-ali al-azim. Ich habe Fälle, in denen ich kann das bis heute nicht verstehen. Zwei Leute, die sich kennengelernt haben, willst du die Schwester heiraten, hat die gesehen, sie haben geheiratet, Standesamt. Am ersten Treffpunkt, am Tag, wo er mit ihr alleine saß, wollte er diese Frau nicht. Jetzt ganz frischer Fall, jetzt Scheidung letzten Freitag. Der Bruder kennt die Schwester gar nicht. Er hat die nur gesehen, vielleicht zwei, dreimal Worte. Salamu alaikum, das ist er, das ist sie. Okay, ha? Das Standesamt gemacht, er ging mit ihr aus. Der Bruder ruft an, weinend. Sagt, ich habe heute meine ganzen Gebete verpasst. Irgendwas in meinem Herzen, ich weiß nicht, ich mag diese Schwester nicht. Und dann wird geschieden. Nimm dir dieses Recht. Und du, Schwester, nimm dir dieses Recht. Langsam. Die Verlobung ist ein Recht im Islam, dass wir diesen Menschen kennenlernen. Und der Rasul hat uns erlaubt, mehr als 100 Mal dahin zu gehen. Aber geh nicht jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ha? Geh zweimal in der Woche, reicht auch, inshallah. Schau dir dieses an und beantworte dein Herz auf bestimmte Fragen, die dich plagen. Nee, der sieht gut aus. Alhamdulillah, der erste Punkt ist schon gut. Seine Augen, die machen mich schon schwindelig. Alhamdulillah, ist gut. Ja, der erste Punkt, Alhamdulillah, ist schön. Und die Art und Weise, wie sie ihr Kopf doch zieht und so, wallahi, das gefällt mir. Sieht wie ein Mond aus. Alhamdulillah, die ersten Punkte sind da. Aber wenn sie redet, gefällt sie dir auch? Wenn sie bestimmte Sachen macht und tut, gefällt sie dir auch? Aha, da muss man. Warum? Weil danach, nachdem die Hochzeit und alles gemacht worden ist, wirst du reingehen in deine Wohnung mit ihr, die Tür zu machen. Und dann werden, nachdem, vielleicht am ersten Tag war es sehr schön, sie hat, morgens ist sie aufgestanden, hat sie ihren kleinen Bruder beauftragt, frische Brötchen zu holen. Da sind die Brötchen warm und du liegst in deinem Bett wie ein Pascha und dann kommen die Brötchen in dein Bett und es ist Allahu Akbar, was für eine gesegnete Frau, Allahu Akbar, Subhanallah, gesegnet, direkt die Brötchen schon geschmiert und der Tee und so, am nächsten Tag guckst, liegst da, wo sind die Brötchen, mach dir doch selber dein Frühstück, safi Realität, es ist vorbei und dann muss man damit sich auseinandersetzen, gucken, wie es ist. Wie es ist. Und ich finde, viele Leute, die heiraten. Aber es wäre nicht verkehrt. Tfadl. Es wäre auch nicht verkehrt, wenn er auch hilft. Ja, aber das Problem, sie hat dir jetzt in einen Traum verpasst und du bist noch am Träumen. Und dann hat sie dich von deinem Traum geweckt. Deshalb sagen wir, du solltest auch wissen, dass es eine Realität gibt. Das ist, was ich meine. Es gibt auch ein ganz normales Leben, außer dieses Gefühle und Lieben und alles. Es gibt auch Realität. Es gibt auch schlechte Laune. Es gibt auch einen Tag, wo deine Frau sagt, seitdem ich mit dir verheiratet bin, habe ich die Krätze. Ha? Seitdem ich dich kenne, habe ich einen Hautausschlag gekriegt. Ha? Irgendwie meinen Husten kriege ich nicht weg. Ja, und das ist eine Eigenschaft, die der Prophet Muhammad s.a.w. beschrieben hat. Rasul s.a.w. hat gesagt, وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِنَّ الدَّهْرَ كُلَّ. Wenn du zu ihnen die ganze Ewigkeit, wie lang ist eine Ewigkeit? Wenn du eine Ewigkeit zu ihnen gut bist und an einem Tag hast du die sauer gemacht, sagen sie, seitdem wir dich kennen, haben wir nichts Gutes erlebt. Eine Eigenschaft von den Frauen. Und viele Brüder, wenn ich das erzählt habe, sind zu mir gekommen und sagen, bei Allah, das, was du gesagt hast, ist bei mir passiert. Eine Eigenschaft, subhanallah. Deshalb, ein Mann, der heiratet, muss auch wissen, auf was er sich einlässt. Und er soll wissen, dass diese Frau auch ein Mensch ist, die ihre Gefühle hat, die ihre... Eine Frau ist ganz anders als ein Mann. Ein Mann, zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Ein Mann, wenn er geheiratet hat, es reicht ihm vielleicht einmal im Monat zu sagen, ich mag dich. Oder er sagt, ich liebe dich. Viele, wie kannst du sowas sagen? Rasul hat über Aisha gesagt, als man ihn gefragt hat, wer ist dir der Liebste? Hat er gesagt, Aisha. Er liebte Aisha über alle anderen seine Frauen. Und er hat das Bestätigung gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat sich nicht geschämt. Und die Leute sahen diese Liebe in seinen Augen. Sie sahen diese Liebe in seinen Augen, sallallahu alaihi wasallam. Und in vielen Fällen, wo die anderen Frauen ihn sauer gemacht haben, kennt ihr diesen Hadith von Ibn Abbas, radiallahu anhu, das in Bukhari berichtet hat, wo Ibn Abbas zu Umar ibn Khattab gekommen ist und hat ihn gefragt, ein sehr langer Hadith. Und dann sagte er, dass Hafsa hat ihm erzählt, dass sie sich mit dem Propheten Muhammad s.a.w. gestritten hat. Und hat gesagt, wie kannst du dich mit ihm streiten? Du hast nicht die gleiche Stellung, die Aisha radiallahu anhu hat. Sehr wichtig. Und manchmal bei Streitereien, wenn ich manchmal Beratungsgespräche mache, jetzt die Frau, endlich kann die reden. Endlich kann sie das rauslassen, was sie hat. Dann sagt sie, seitdem wir verheiratet sind, hast du mir nicht gesagt, dass du mich liebst. In einem Fall hat ein Bruder zu ihr gesagt, wieso, bei der Verlobung habe ich dir doch gesagt, ich liebe dich. Nein, zeig diese Liebe. Zeig diese Liebe. Und Wallahi al-Azim, wenn du den Koran verstehst, wirst du finden, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns zwei Elemente gegeben haben. Wenn diese Elemente zusammen sind, wird die Ehe halten. Weißt du was? Zuneigung, also Liebe. Manche sagen Liebe, Zuneigung und Barmherzigkeit. Das ist auch, was der Bruder sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch kein Geheimnis. Der hat sich nicht geschämt, zu zeigen, dass er seine Frau liebt. Es ist keine Schande. Teilweise wie liebevoll. Ich gebe euch zwei Fälle, um euch zu zeigen, wie Rasul sallallahu alaihi wasallam mit Aisha umgegangen ist. In einem Fall, wo die Habaschiten mit ihrer Kampfkunst in der Moschee, viele nehmen diesen Beweis, was, um zu sagen, dass die Musik erlaubt ist. Da sind Leute, die haben mit Schwerter und also Kampfkunst vorgeführt. Und er sagte, guck mal, das ist ein Beweis dafür, dass die Musik, wo ist die Musik? Ist Schwert tragen Musik? Tanzen? Breakdance? Oder was ist das? Subhanallah. Also, das ist das. Und Aisha radiallahu anha hat ihren Kopf an die Schulter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angelehnt und hat geguckt, so versteckt hinter ihm. Und irgendwann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und, hast du genug? Sagt sie, nein, noch nicht. Bleib doch, ist kein Problem. Guck mal, wie die miteinander umgehen. Wenn er sie gerufen hat, er hat nicht gesagt, du Aisha, manche Männer, die rufen ihre Frauen mit so verschiedenen Namen, wenn du ihn fragst, wie heißt deine Frau? Hat schon vergessen, weil er sie so viele schlimme Namen, du bist diejenige und du bist diejenige, er hat schon den Namen seiner Frau. Guck mal, Talattuf. Guck mal, Talattuf. Bi abi anta wa ummi wa nafsi ya Rasulallah. Malaki ya Aisha. Aisha, guck mal, ein Wort voller Liebe, voller Zuneigung. Er zeigt ihr, warum nicht? Und viele Frauen, das ist ein Problem bei denen, weil die diese Liebe nicht spüren. Wallahi al-Azim. Die Frau will von dir nicht nur das Geld, yani ich sag nicht jetzt das Geld und Reichtum und die große Wohnung ist das Wichtigste. Wallahi, wenn du die in einem Haus setzt, was voller Gold ist und die spürt deine Liebe nicht, ist alles unwichtig. Kennt ihr noch, als wir über dieses Thema gesprochen haben, diese 11 Frauen, Hadith al-Bukhari? Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich erinnern kann. Ich kaufe dir ein anderes, Habib. Ja, ich kaufe dir ein anderes. Ja, ich kaufe dir ein anderes, Habib. Ja? Da gab es von diesen 11 Frauen, die über ihren Männern erzählt haben, gab es eine Frau, sie war verheiratet mit einem Mann, der sehr, sehr nett zu ihr war, sehr gut zu ihr war. Und irgendwann hat er eine andere Frau gesehen, sie hat ihm gefallen, hatte sich von der einen scheiden lassen und hat die andere geheiratet. Jetzt hat diese Frau hat dann einen Mann geheiratet, der war einer der reichsten Männer in der Gegend. Und der sagte zu ihm, Umozar, miri ahlaki, kuli wa miri ahlaki. Das heißt, nimm von dem Geld, von dem Reichtum, was du willst und nicht nur das, verteile auf deine Familie. Großzügig. Jemand von euch würde irgendwas gegen diesen Mann sagen? Nein. Was hat sie gemacht? Hat sie gesagt, hätte er mir die ganzen Reichtümer der Welt zu Füßen gelegt, er hätte nicht mal ein Körnchen von dem mir gegeben, was Abu Zar'a mir gegeben hat. Also der erste Mann. Warum? Weil die bei dem ersten Mann richtige Liebe gespürt hat. Und richtige Liebe zu spüren, ist wichtig. Sei es für Mann und sei es für Frau. Und das ist, was immer die Ehe zusammenhält. Wallahi al-Azim, wenn deine Frau manchmal sich schlecht benimmt, manchmal schreit sie dich vielleicht an, vielleicht kommt sie eines Tages und schubst dich. Solange dein Herz wie sie schlägt, du wirst das immer aushalten. Du wirst es aushalten und sie wird das auch aushalten, wenn du einmal schlecht zu ihr warst oder so. Aber wenn die Liebe nicht da ist, sie wird auf dich verzichten. Mit ihm und ohne ihm ist auch gut. Subhanallah. Der Rasul Sallam hat das gemacht. Wie viele von uns, die heute verheiratet sind, ich weiß, wir sind sehr wenig, aber wie viele kommen einmal vielleicht im Monat mit einem Blumen nach Hause? Weißt du, dass die Blumen die Frauen den Boden unter ihren Füßen wackeln lassen? Die drehen durch, wenn die Blumen sehen. Ha? Ha! Wer von uns, wenn er nach Hause kommt, bringt er ein kleines Geschenk nach Hause? Wer ist derjenige, wenn er sitzt und seine Frau bringt das Essen rein und er sagt, Barakallahu fiki. Wallahi, wegen mir hast du so viel durchgemacht und so viel ausgehalten. Guck mal, wie gut du zu mir bist. Ich habe dich eigentlich nicht verdient. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Rechte zurückgeben. Wer von uns ist dankbar? Wer ist von uns, geht zu seinem Schwiegervater, küsst seine Hand und sagt, Barakallahu fiek, dass du diese Frau so erzogen hast? Wer macht sowas? Natürlich, wir haben geheiratet in Streit und den Schwiegervater mag ich nicht und man geht ihm aus dem Weg. Nein, nein, diese Dankbarkeit muss man zeigen. Und gerade der Frau, viele, viele von uns sind verheiratet. Frauen, wallahi, es gibt Frauen, die rufen mich an. Die ist jetzt schon seit 30 Jahren verheiratet. Erzählt mir in 3 Stunden Gespräch ihre Probleme, die sie durchgemacht hat, von dem Moment an, wo sie geheiratet hat, bis heute. Und sie sagt, wenn die Kinder nicht wären, wäre ich schon längst weg, weil dieser Mann ist es nicht wert, dass man über ihn eine Träne verliert. Guck mal, subhanallah. Warum? Weil sie nicht mal einen Tag Liebe mit ihm gespürt hat. Also, Jungs, zu Recht sagt man, jeder ist sein Glückes Schmied. Man kann wirklich daran arbeiten, glücklich zu werden. Ihr habt doch, als ihr geheiratet habt, habt ihr eine rechtschaffende Schwester gesucht. Jemand, der betet, jemand, der Hijab trägt, jemand, der Allah fürchtet. Dann diese Auseinandersetzungen, die kann man, kann das klären. Und ich muss nicht, dass meine Frau in 100 Punkten mit mir einverstanden ist. Und dass sie jedes Wort, was ich sage, auch akzeptiert. Nein, sie hat auch ihre Meinung. Und subhanallah, eine Sache, das Leben ist ja eine Schule, ne? Bekanntlich. Ich habe gemerkt, dass mit der Zeit, wenn man wirklich sich respektiert und wenn man Allah fürchtet und wenn man den Weg des Propheten Muhammad s.a.w. folgt, manchmal Streitereien sind wie Luft, die lösen sich in Luft aus. Oh, wallahi al-azim. Manchmal, ja nicht richtig, bestimmt in einer Ehe, wenn die Frau da steht und ist sauer und die schreit den Mann an, ja, da gibt es Karate, Kursa, da wird die direkt mit ein paar Tritte und mich erzogen. Nein, aber ich habe gemerkt, dass dieser Streit sich in Luft auflöst. Warum? Weil man gelernt hat, was das Wichtigste ist. Und das musst du auch lernen. Du musst lernen, ist dieser Streit, ist das, was sie jetzt gesagt hat, hat sie es wirklich so gemeint? Als sie gesagt, ich hasse dich. Ja, die ist jetzt sauer auf dich. Sie möchte sich ein bisschen... Und danach ist das geregelt. Und noch ein Punkt. Wenn ihr euch gestritten habt, lasst das nicht 3 Tage und 4 Tage. Ich habe in einem Gespräch, also ein Beratungsgespräch mit einer Frau und einem Mann gesessen. 7 Monate haben sie nicht miteinander gesprochen. In einer Wohnung. Sie hat ihm das Essen gekocht, reingebracht. Er schlief im Wohnzimmer, sie im Schlafzimmer. Sie haben miteinander nicht gesprochen, 7 Monate. Und sie wären auch nicht auf die Idee gekommen, jemanden anzurufen, der ihnen hilft. Eine Schwester hat angerufen und hat gesagt, Bruder, bitte hilf diesen beiden. Eigentlich lieben sie sich, aber irgendwie sind die zu stolz, aufeinander zuzugehen. Und ich habe nur ein Beratungsgespräch gebraucht. Alhamdulillah, es läuft wieder. Manchmal, wir sollen nicht zu stolz sein. Und subhanallah, ich habe, als ich mal einen Kurs für Beratung gemacht habe, da war ein Doktor, ein Deutscher, ein Doktor, der hat einen Satz gesagt, subhanallah, das hat mich bis heute sehr gefesselt, dieser Satz. Er sagte, in einer Ehe muss derjenige nicht erwarten, dass der andere immer mit 100% kommt. Sagte, yani, wenn ich jetzt komme als Mann und ich habe ein Problem mit meiner Frau, ich muss nicht erwarten, dass sie jetzt, wenn ich jetzt auf sie zugehe, dass sie auch auf mich zugeht. Ich komme jetzt mit 70%, sie ist gerade mit 20. Sagte er, das reicht auch. Und subhanallah, wie viel Weisheit steckt in diesem, dass ich sage, ich gehe jetzt auf meine Frau zu, sie hat mich zwar angeschrien, aber ich gehe dahin. Und langsam lernen wir miteinander zurechtzukommen. Abu Talha, radiallahu anhu arda, als er geheiratet hat, saßen die da, wollten die Heirat machen, sagte einen Moment, saß er mit ihr, sagte, unter einer Bedingung heiraten wir. Was ist deine Bedingung? sagte er, unter einer Bedingung, wenn wir uns streiten und ich bin sehr sauer und ziehe mich zurück, tust du alles Mögliche, um mich wieder zurückzubringen. Und solltest du sauer sein und traurig sein und beleidigt sein, tue ich alles Mögliche, um dich wieder zurückzubringen. Bist du einverstanden? Haben sie geheiratet. Gesegnete Heirat. Ah, heute, worüber reden die Leute, wenn die sich verloben? Gibt es irgendwas, wo man sagt, unter diese Bedingung, es gibt das, für mich ist das wichtig, damit der Bruder direkt von Anfang an weiß. Achtet auf diese Punkte, inshallah. Noch ein Punkt, inshallah, beenden wir. Oder wir haben ja bis zu Doha, inshallah, bis zum Umfallen. Scheidungen. Natürlich, es gibt viele, viele Hadithe oder viele Aussagen im Islam, also Abradul al-Halal inda Allah, das verhasste Halal ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist Talaq. Dieser Hadith ist irgendwo erfunden. So, nur jetzt kurz inshallah auf die Scheidungen einzugehen. Ich denke, ihr habt ja auch mitgekriegt, dass in vielen Fällen heute viele Frauen selber die Scheidung verlangen. Khula machen wollen. Und viele Männer, und subhanallah, in vielen Fällen, wo ein Bruder kommt, nachdem er sagt so, guck mal, meine Frau wollte die Scheidung, mich arf echt, die will nicht mehr und so, direkt hörst du von ihm diese Worte. Schon von Anfang an habe ich sehr, sehr viele Fehler gemacht. Schon von Anfang an habe ich das und das falsch gemacht. Schon von Anfang an. Dann sage ich, subhanallah, warum, wenn du schon weißt, was du falsch gemacht hast, warum hast du weitergemacht? Als du die Gefühle der Schwester verletzt hast, als du das und das falsch gemacht hast, als du vielleicht auch schon deine Hand erhoben hast und so, warum hast du dir nicht von Anfang an schon die Notbremse gezogen und hast gesagt, stopp! Weil wenn ich einen Schritt weiter gehe, könnte es zur Scheidung führen. Und das ist auch ein Fehler bei vielen, dass er nicht merkt, dass er, wenn er Fehler macht, dass er schon übertrieben hat, das Maß überschritten hat. Und in vielen Fällen bleibt die Schwester und vielleicht geduldet sich. Warum? Weil sie Kinder haben. Weil sie keine Bleibe hat, wo sie hingehen kann. Also versucht sie, oder vielleicht, weil sie ihn wirklich liebt. Und sie hofft, dass er sich ändert. Arbeitet daran. Es ist keine Schande, wenn man sich ändert für seine Frau. Und letztendlich dadurch diese Ehe auch rettet. Und glaub ich mir, Wallahi al-Azim, viele von euch, viele sagen immer zu mir, dass ich immer so pro Frauen bin, dass ich immer die Frauen unterstütze, also immer an der Seite der Frauen stehe. Aber ich sage immer, wenn der Mann heiratet, ist der Mann derjenige, der sucht. Und er sucht diejenige. Das ist das Erste. Das Zweite, ist er auch in der Lage, viel zu bewegen. Der Mann ist in der Lage, viel zu bewegen. Und wenn die Frau dich liebt und du bist ein rechtschaffender Mensch, Wallahi, die hat nichts anderes, außer dir zu folgen. In vielen Fällen habe ich gesehen, Brüder, die geheiratet haben, die haben wirklich gute Manieren gehabt, guten Islam. Und die Schwester vorher war vielleicht nicht religiös. Es hat nicht mal 6 Monate, 7 Monate gedauert. Guck dir die Schwester heute an. Warum? Weil er, als er rechtschaffen war, als er ehrlich war, als er aufrichtig war, als er gute Manieren hatte, als er ihr geholfen hat, auf diesem Weg zu gehen, ohne Zwang und ohne Druck, hat sie Gefallen daran gefunden und ist mit ihm gegangen. Scheidungen sind nicht unbedingt gut und gerade wenn Kinder im Spiel sind, nicht gut, Wallahi nicht gut. Deshalb macht euch diese Gedanken über die Heirat. Was will ich? Und dann suche ich wirklich danach. Keine Kompromisse, auch wenn es jetzt lange dauert. Und miteinander reden. Wallahi, ich will heiraten. Wie wir jetzt reden? Wir haben jetzt gestern gehört, eine Schwester möchte heiraten. Gerade hat jemand auch geschrieben, möchte heiraten. Wenn ihr jemanden kennt, der rechtschaffen ist, der ehrlich ist, sagt es. Und dann kann man uns gegenseitig helfen. Und seid ehrlich, wenn ihr über jemanden redet. Viele von uns heute, soll ich euch einen Fall erzählen, wo ich reingezogen bin. Deshalb heute, ich halte mich immer zurück in diesen Sachen. Eine Schwester hat mich angerufen, sie möchte heiraten. Ich habe über sie gefragt, wie sie ist, was sie macht, was sie tut. MashaAllah, Allahu Akbar. Plötzlich kommt ein Bruder, von dem ich wirklich gedacht habe, MashaAllah, sagte zu mir, ich kenne jemanden, der ist, yani, wie er ihn gelobt hat und wie er ihn, yani, ich habe gedacht, der ist Prinz, der ist der beste Mensch unter uns. Habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Sind die zu mir nach Hause gekommen, weil sie keine Wali hatte. Wir saßen zusammen, er hat sie gesehen, die haben miteinander gesprochen. Alhamdulillah, hat geklappt. Sie hat ihm gefallen. Dann sind die eine Woche später gekommen, wir haben Nikah gemacht. Jetzt guck mal, dieser Bruder, von dem wir ja gedacht haben, dass er Masha'Allah ist, zur gleichen Zeit, wo er den Nikah mit ihr hatte, hat er schon Kontakt zu einer anderen Schwester in einem anderen Land, der er sie heiraten wollte. Als diese Frau zu ihm ziehen wollte, war schon diese eine Frau bei ihm zu Hause. Kommt sie rein? Ach, ist das deine Schwester? Assalamu alaikum. Ach so, habe ich dir nicht gesagt, das ist meine Frau. Wie ist deine Frau? Wie lange seid ihr denn verheiratet? Ja, seit einer Woche. Hä? Gleichzeitig wie ich? Die Schwester hat sich das überlegt. Ja, und dann hat sie gesagt, okay, dann lass dich von mir scheiden und ich gehe jetzt, bevor jetzt die Ehe vollzogen wird. Das ist einer von den Fällen. Bilal ibn Rabah radiallahu anhu hatte einen Freund gehabt, also einen Freund. Dieser ist nach Jemen gegangen und hat um die Hand einer Frau angehalten. Sagte die Familie, wer bist du? Sagte, ich bin der und der, ich möchte eure Tochter heiraten. Gibt es jemanden, der dich... Sagte, ja, Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, Mu'addin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sagten sie ja, sagte, Allahu Akbar. Gibt es nicht bessere als diese Freunde? Weil man sagt so, sag mir, wer dein Freund ist, sag ich dir, wer du bist. Dann haben die gesagt, wisst ihr was? Wir fragen Bilal. Bilal ist gekommen, sagte Bilal, das ist dein Freund? Er hat um die Hand unserer Tochter angehalten. Was sagst du dazu? Sagte, guck mal. Sagte Abu Ruiha, dieser Mann heißt Abu Ruiha. Sagte Abu Ruiha, Rajulun su'ul khuluq. Fa in shi'tum zawwiju, wa in shi'tum fala tuzawwiju. Sagte, Abu Rawaha ist ein Mann, der hat keine guten Manieren. Obwohl er sein Freund ist. Sagte Abu Ruiha ist ein Mann, der hat keine guten Manieren. Wenn ihr wollt, lasst ihn heiraten. Wenn ihr nicht wollt, lasst ihn nicht heiraten. Dann haben sie gesagt, nur weil du gekommen bist, lassen wir ihn heiraten. Aber guck mal, es hat ihn nicht daran gehindert, eine Eigenschaft von diesem Bruder zu erwähnen. Viele von uns betrügen andere. Er kommt und der Bruder, nee, ich kenne ihn, Masha'Allah, ich bin mit ihm, wir waren zusammen, wir sind zusammen in einem Krankenhaus gewesen, als Babys. Und unsere Mütter waren beste Freundinnen und ich bin mit ihm aufgewachsen. Und auf einmal, der Bruder zeigt Eigenschaften, von denen man denkt, wie kann das sein? Das kann doch nicht sein, dass die anderen das nicht mitgekriegt haben. Nein, seid ehrlich, weil ihr Yawm al-Qiyamah vor Allah steht, vor dieser Sache. Ich kenne den Bruder, der ist wirklich ehrlich, der betet so, aber er ist manchmal unehrlich, was Geld angeht. Er ist manchmal der glotzt viel. Er hat manchmal da eine Freundin. Sagt es! Seid ehrlich! Warum? Weil wenn ihr das sagt, werdet ihr Yawm al-Qiyamah vor Allah stehen, subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Also inshallah, ich hoffe, damit wir inshallah das beenden, ich hoffe, dass wir heute inshallah was gehört haben. Erstmal natürlich, man muss immer die Probleme erörtern, gucken, wo die Probleme liegen. Auf der anderen Seite muss man Lösungsvorschläge bieten, damit diese inshallah sich reduzieren. Und ich finde, Schwestern, habt inshallah Geduld mit euren Eltern und möge Allah subhanahu wa ta'ala inshallah euch für diese Geduld inshallah Yawm al-Qiyamah belohnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch junge Leute inshallah auch mit der Geduld inshallah verstärken, dass ihr auch mit euren Eltern und mit diesen Problemen inshallah zurechtkommen könnt. Und geht arbeiten, sorgt für euer Unterhalt selbst, damit ihr auch stolz auf euch seid, für das, was ihr erreicht habt, damit ihr auch, wenn ihr kommt und heiratet, dass ihr auch in der Lage seid, inshallah auch dieses zu tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Muslime recht leiten zu dem, was er liebt und mag. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg seines Propheten inshallah finden lassen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa atubu ilayk.